richtig geile Mucke, Mann. Richtig geile Techno, Mann. Richtig geile, richtig geile, richtig geile, richtig geile, richtig geile, richtig geile, richtig geile, richtig geile, richtig geile Techno, Mann. Das hat dir nicht Boop boop boop.